I received a text message from a mother this week. Ich habe diese Woche eine Textnachricht von einer Mutter erhalten. Because she's going through a difficult time with her adult son. Denn sie geht gerade mit ihrem erwachsenen Sohn durch eine schwierige Zeit. Her son is married. Ihr Sohn ist verheiratet. And it's a very difficult situation. Und es ist eine sehr schwierige Situation. Her daughter-in-law has left her son. Die Schwiegertochter hat ihren Sohn verlassen. And you know, I sent her a message. I said, I'm so sorry to hear this. Can we help? What can we do? Ich habe ihr dann eine Nachricht geschickt. Hey, es tut mir so leid. Können wir dir helfen? Was können wir tun? Do you know what she said to me? Wisst ihr, was sie mir geantwortet hat? Pray that God's judgment will come on my son's head. Bete, dass Gottes Urteil auf den Kopf meines Sohnes kommt. I showed the text to Debbie. I said, how can I pray that? Ich habe den Text Debbie gezeigt und gesagt, wie kann ich denn sowas beten? It's the kindness of God that brings people to repentance. Es ist die Güte, die Freundlichkeit Gottes, die Menschen zur Umkehr bringt. Isn't that interesting? Ist es nicht interessant? We have the mentality that God is kind to the nice people, but he's not kind to the bad people. Wir haben die Denkweise, dass Gott gütig zu den netten Leuten ist, aber dass er nicht gütig und freundlich zu den bösen Menschen ist. No. Nein. God is kind. It's his nature. Gott ist immer gütig und freundlich. Das ist sein Wesen. So when God stands against the evil and wicked people, he doesn't do that because he's not kind. He only does it to take position and protect. Wenn Gott also den bösen und schlechten Menschen widersteht, dann tut er das nicht, weil er nicht gütig und freundlich ist, sondern nur, weil er Position bezieht und beschützen muss. Remember that. Erinnere dich daran. God is kind. Gott ist gütig und freundlich. If you experience anything in your life that's painful and terrible and difficult, leave God out of it. Wenn du irgendetwas Schmerzhaftes, Schreckliches und Schwieriges in deinem Leben erlebst, dann beziehe das nicht auf Gott. God is not the author of pain and of your confusion. Gott ist nicht der Urheber von Schmerz und von deiner Verwirrung. Kind. Er ist gütig und freundlich. Thirdly, God does not envy. Und drittens, Gott neidet nicht. You know what that means? Weißt du, was das heißt? He doesn't look at you when you're wealthy and prosperous and says, oh man, you shouldn't have so much. Er schaut dich nicht an, wenn du wohlhabend und erfolgreich bist und sagt, oh Mann, du solltest nicht so viel haben. He gets excited. Er freut sich. I'm glad you have so much. Ich bin so froh, dass du so viel hast. Love does not parade itself is the next one, number four. Liebe prahlt nicht, das ist das nächste, Nummer vier. So God is not the one who does things to boast about himself. Gott ist nicht jemand, der Dinge tut, um sich zu rühmen. You know, if you look through all of these 15 attributes, wenn du dir all die 15 Attribute anschaust, you will find that if you begin to believe that this is God's nature, dann wirst du herausfinden, dass wenn du anfängst zu glauben, dass das Wesen Gottes ist, you will begin to fall in love with God. Wirst du anfangen, dich in Gott zu verlieben. Look at the seventh attribute. Schau dir die siebte Eigenschaft an. Love does never seek its own interest. Liebe sucht niemals ihren eigenen Vorteil. Look at this. Schau dir das an. Now take love out and put God there. Entferne das Wort Liebe und setze dafür Gott ein. Because God is love. Denn Gott ist Liebe. So God does not seek his own interest. Gott sucht also nicht seinen eigenen Vorteil. There is nothing that God does out of self-interest. Otherwise he wouldn't be loved. Es gibt nichts, was Gott aufgrund von Eigennutz tut, ansonst wäre er nicht Liebe. Think. Denk nach. If God is love and love never seeks his own interest, wenn Gott Liebe ist und Liebe niemals ihren eigenen Vorteil sucht, then the moment God does things out of self-interest, dann in dem Moment, wo Gott etwas aus Eigennutz tun würde, God is not love anymore. Wäre Gott nicht mehr Liebe? And then the whole Bible is a lie. Die ganze Bibel wäre dann eine Lüge. Isn't that funny? Ist das nicht lustig? How there are so many theologies out there that God does it for his own interest. Dass es so viele Theologien gibt, die besagen, Gott macht das für seine eigenen Interessen. Of course he doesn't. Natürlich macht er das nicht. Look at this one. Schau dir das hier an. God, that's the eighth one, the next one. Love is not provoked. Das ist die nächste, die acht. Liebe ist nicht gereizt oder erbittert. Sie ist nicht verärgert. Now, put God instead of love there. Jetzt setze Gott anstatt Liebe ein. God is not irritated. Gott ist nicht verärgert. You can do what you want all day long, he will not be irritated. Du kannst den ganzen Tag über machen, was du willst, er wird nicht verärgert sein. You know, with that kind of God, I like to be close to. Weißt du, bei so einem Gott möchte ich gerne nahe bei ihm sein. Think about this. Denk mal darüber nach. Our parents have got irritated with us. Unsere Eltern haben sich über uns geärgert. We got irritated with our children. Wir waren verärgert über unsere Kinder. We got irritated with our brothers and sisters. Wir haben uns über unsere Brüder und Schwestern geärgert. Leaders get irritated with the people. Leiter sind verärgert über die Leute. People get irritated with the leaders. Die Leute sind verärgert über den Leiter. So we think the whole time. Wir denken also die ganze Zeit, wenn wir schreckliche Sachen machen, dann ist Gott verärgert. But he isn't. Aber das ist er nicht. Love is never irritated and God is love, so God is never irritated. Liebe ist niemals verärgert und Gott ist Liebe, also ist Gott niemals verärgert. You know, if I just think about this one single attribute. Wenn ich nur über diese eine Eigenschaft nachdenke. Think how many times you have been irritated with yourself. Denk mal nach, wie oft du verärgert über dich selbst warst. When will I learn? Wann werde ich es endlich lernen? How many times do you do the same mistake? Wie viele Male muss ich doch den gleichen Fehler machen? Irritate ourselves, so we think God must also be irritated with us. Wir ärgern uns über uns selbst, deshalb denken wir, dass Gott sich auch über uns ärgern muss. So God looks and smiles and says, I'm not irritated. Aber Gott schaut uns an, lächelt und sagt, ich bin nicht verärgert. No, you can't irritate me. Nein, du kannst mich nicht verärgern. Try if you want to. Versuche es, wenn du willst. But you can't. Aber du schaffst es nicht. Because the moment I get irritated with you, I'm not loving. Denn in dem Moment, wo ich verärgert bin über dich, bin ich nicht mehr Liebe. I'm love. It's my nature. Aber ich bin Liebe, das ist mein Wesen. So by my very nature, I cannot get irritated. Deshalb kann ich von meinem tiefsten Wesen her gar nicht verärgert werden. That thought is incredible. Dieser Gedanke ist unbeschreiblich. My friend. Mein Freund. Your heart needs to grasp this truth. Dein Herz muss diese Wahrheit ergreifen. That God doesn't only love you, it's his nature. Dass Gott dich nicht einfach nur liebt, sondern dass das sein Wesen ist. He cannot act against his nature. Er kann sich nicht seinem Wesen entgegengesetzt verhalten. Think about it. Denk darüber nach. God is love, that is nature. Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. Love is patient, that's the nature of love. Liebe ist geduldig, das ist das Wesen von Liebe. Which means God cannot even get impatient with you. He can't. Das bedeutet, Gott kann gar nicht ungeduldig mit dir werden. Er kann es einfach nicht. He can't act against his nature. Er kann nicht im Widerspruch zu seinem Wesen handeln. It's so beautiful. Das ist so schön. You know, he bears all things. He always hopes, the Bible says. Weißt du, er hält alles aus. Immer hofft er, sagt die Bibel. He endures everything. Sie erduldet alles. Yeah, everything. You know, love suffers all things. Ja, alles. Liebe erträgt alles. Oh my goodness, how I wish we could understand. Meine Güte, wie sehr wünschte ich, wir könnten das verstehen. We're going to do a meditation exercise to write a message of God's love on our heart. Wir werden eine Meditationsübung machen, um eine Botschaft der Liebe Gottes auf unsere Herzen zu schreiben. I would like you to close your eyes wherever you are. Ich würde dich bitten, da wo du bist, deine Augen zu schließen. Unless you're listening to this while you're driving the car. Also du hörst das an, während du gerade Auto fährst. But if you're at home, just quietly close your eyes and calm yourself down. Aber wenn du zu Hause bist, dann schließ leise die Augen und komme zur Ruhe. And I'm going to tell you a story. Und ich werde dir eine Geschichte erzählen. And then at the end of the story, we just do a meditation exercise. Und am Ende der Geschichte werden wir eine Meditationsübung machen. The story is like this. It's die Geschichte ist folgendermaßen. Es ist eine wahre Geschichte. There is a Bible verse in Isaiah chapter 53. In Jesaja Kapitel 53 gibt es einen Bibelvers. That has bothered me for many, many years. Der mich viele, viele Jahre gestört hat. In verse 10 it says, it pleased the Lord to bruise him. Im Vers 10 heißt es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. This Bible verse bothered me for many years. Dieser Bibelvers hat mich viele Jahre lang gestört. I've loved Isaiah 53 since I was a young man. Ich habe Jesaja 51 geliebt, seit ich ein junger Mann war. In fact, when I was a child, genau gesagt, als ich ein kleines Kind war, my father was a pastor. Mein Vater war ein Pastor. And he would go to visit the people in church who were in hospital. Und er besuchte die Leute aus der Gemeinde, die im Krankenhaus waren. And it's funny, even as a child, I always wanted to go with my dad. Und es ist lustig, denn sogar schon als kleines Kind wollte ich dann immer mit meinem Vater mitgehen. We were 8 children, but he always took me. Wir waren 8 Kinder, aber hat immer mich mitgenommen. So I don't know how many times I was standing next to a sick person in the hospital bed as a child. Ich weiß nicht, wie viele Male ich als Kind neben einer kranken Person am Krankenhausbett stand. And my dad would read Isaiah 53. Und mein Vater las Jesaja 53 vor. Surely he carried our sicknesses on the cross. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten am Kreuz getragen. In his stripes we were healed. In seinen Striemen sind wir geheilt worden. So I always loved Isaiah 53. Deshalb habe ich Jesaja 53 immer geliebt. But verse 10 always bothered me. Aber Vers 10 hat mich immer gestört. Denk mal nach. It pleased the Lord to bruise him. Es gefiel dem Herrn, ihn zu schlagen. And this bothered me. Und das hat mich gestört. I understand that Jesus had to die for my sins. I understand that. Ich verstehe, dass Jesus für meine Sünden sterben musste. Das verstehe ich. But that one word pleased, I didn't like. Aber dieses eine Wort gefiel, das mochte ich nicht. So I began to pray. Also habe ich angefangen zu beten. I said, God, why did you put the word pleased in the Bible? Ich habe gesagt, Gott, warum hast du das Wort gefiel in die Bibel geschrieben? I understand that Jesus had to do this, but how can you be pleased in that? Ich verstehe, dass Jesus das tun musste, aber wie konnte dir das gefallen? What does it mean to bruise him? Und was bedeutet es, ihn zu zerschlagen? Here is what it means. Es bedeutet Folgendes. They tore off the clothes of Jesus Christ. Sie haben Jesus Christus die Kleidung vom Leib gerissen. They put Jesus over a piece of wood. Sie haben Jesus über ein Stück Holz gelegt. Then they took a whip. Dann haben sie eine Peitsche genommen. You know, like Mamaheta. Yeah, and they took that. Und sie haben das genommen. They had pieces of dried leather strips. An der Peitsche waren getrocknete Lederbändel angebracht. And in the front they tied sharp metal pieces. An denen sie vorne scharfe Metallstücke festgebunden hatten. They were like a hook that you put on the fishing rod to catch fish. Die waren wie ein Haken, den man an die Angel macht, um Fische zu fangen. That's what they did. So haben sie es gemacht. 39 times. 39 Mal. On the naked body of Jesus. Auf den nackten Körper von Jesus. Strong Roman soldier. Hat dieser starke römische Soldat. He did this. Das hier gemacht. These metal pieces go inside of the flesh of Jesus. Die Metallstücke gruben sich in das Fleisch von Jesus. And then they rips it back out. Und dann hat er sie wieder zurück herausgerissen. And he tears the flesh out of Jesus' body. Und er reißt dadurch das Fleisch aus dem Körper Jesus heraus. And Jesus goes ah. Und Jesus macht ah. And about this scene, God says, I have pleasure in this. Und über diese Szene sagt Gott, ich habe Freude daran. I said, God, why did you put that word pleased in the Bible? Ich habe zu Gott gesagt, Gott, warum hast du das Wort gefiel in die Bibel getan? It upset me. Das hat mich gestört, aufgeregt. If I want to understand something, I don't quit. Wenn ich etwas verstehen will, dann gebe ich nicht auf. So for more than 2 years, almost every day I said, Lord, I want to understand this. Also habe ich über 2 Jahre fast täglich zu Gott gesagt, ich muss das verstehen. One day the Lord gave me the revelation. Eines Tages hat Gott mir die Offenbarung gegeben. It was life-changing. Es war lebensverändert. It impacted me so deeply, I did not share it with anybody, not even with Debbie. Es hat mich so sehr getroffen und berührt, dass ich es niemandem erzählt habe, nicht mal Debbie. About 2 weeks after this experience with the Lord showed this to me. Ungefähr 2 Wochen nach diesem Erlebnis, wo der Herr es mir gezeigt hat. I walked into a very large church building of over 4,000 people. Da ging ich in das große Gebäude einer Kirche mit über 4,000 Leuten. 4,000 Leuten. Because I was preaching there at a women's conference. Denn ich predigte dort auf einer Frauenkonferenz. And as I walked into the pastor's office. Und als ich in das Büro des Pastors ging. A woman runs after me. Rennt mir eine Frau hinterher. She's a friend of ours. Sie ist eine Freundin von uns. She was one of the pastors. Sie war eine der Pastorinnen. She had her own 2 children. Sie hatte selbst 2 eigene Kinder. Cornelius. And he took care as a pastor of more than 1,000 children. Und sie kümmerte sich als Pastorin um mehr als 1,000 Kinder. And she said to me, Reinhard, I need to talk to you. Und sie sagte zu mir, Reinhard, ich muss mit dir reden. She said, I had a crazy dream. Sie sagte, ich hatte einen verrückten Traum. But I need you to help me understand it. Aber du musst mir helfen, ihn zu verstehen. She said, the dream is so crazy that I didn't share it with anybody. Sie sagte, der Traum ist so verrückt, dass ich keinem davon erzählt habe. But when I saw you, I thought, you are also crazy. I can talk to you about it. Aber als ich dich gesehen habe, da dachte ich, du bist auch verrückt, also kann ich mit dir darüber reden. I said, tell me the dream. Ich habe gesagt, erzähl mir den Traum. She said, in my dream I was on an island. Sie sagte, in meinem Traum war ich auf einer Insel. And a man stepped on this island. Und ein Mann betrat die Insel. A big strong man. Ein großer starker Mann. And he took a little child. Und er nahm ein kleines Kind. And he took the child in a meat grinder where you make hamburger meat. Und er steckte das kleine Kind in einen Fleischwolf, mit dem man das Hackfleisch macht. The child was alive. Und das Kind lebte noch. And he turned on the meat grinder. Und als er dann den Fleischwolf eingeschaltet hat, the whole body of the child was just grinded to pieces. Wurde das, der ganze Körper des Kindes in einzelne Stücke zerkleinert, gemahlen. And the man smiled. Und der Mann hat gelächelt. She said, and I woke up. Sie sagte, dann bin ich aufgewacht. I jumped out of my bed. Ich bin aus dem Bett gesprungen. I went to the living room. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen. I threw myself on my knees. Ich habe mich auf meine Knie geworfen. And I began to pray. Und ich habe angefangen zu beten. I said, the devil is trying to destroy the children. We have to pray. Ich habe gesagt, der Teufel versucht, die Kinder zu zerstören. Wir müssen beten. And God said, und Gott hat gesagt, the man was not the devil. I am the man. Der Mann war nicht der Teufel. Ich bin der Mann. Read Isaiah 53, verse 10. Lies Jesaja 53, Vers 10. She said, Reinhard, I don't understand. Sie sagte, Reinhard, ich verstehe das nicht. I said, I do. Und ich habe gesagt, ich schon. Because 2 years I've tried to understand this verse. I said, last week, 2 weeks ago, the Lord showed it to me. Denn 2 Jahre lang habe ich versucht, diesen Vers zu verstehen, und vor 2 Wochen hat er mir es gezeigt. When he said to me, als er zu mir sagte, Reinhard, the moment my son was beaten so brutally, in dem Moment, als mein Sohn so brutal geschlagen wurde, I was thinking about you. Da habe ich an dich gedacht. And I had to decide. Und ich musste mich entscheiden. Will I save my son or will I save Reinhard? Rette ich Reinhard oder rette ich meinen Sohn? And I was thinking about you. Und ich habe an dich gedacht. Therefore it pleased me what happened to my son. Deshalb gefiel es mir, was mit meinem Sohn passierte. Because I knew it would save you. Denn ich wusste, es würde dich retten. God chose me. Gott hat mich gewählt. Who did everything wrong? Der alles falsch gemacht hat. Who sinned? Der gesündigt hat, der Gott verletzt hat. Er hat mich seinem eigenen Sohn vorgezogen, der nie etwas falsch gemacht hat. There is no deeper love than that. Es gibt keine tiefere Liebe als das. That's the love that God is. Das ist die Liebe, die Gott ist. I'm going to do a little meditation exercise with you. Ich mache eine kleine Meditationsübung mit dir. It will help you write messages on your heart. Es wird dir helfen, Botschaften auf dein Herz zu schreiben. About God and his deep love for us. Über Gott und seine tiefe Liebe zu uns. So I would like to encourage you to sit down. Ich möchte dich ermutigen, dich hinzusetzen. Just completely relax. Sei einfach ganz entspannt. Take a posture, preferably like with your feet on the ground, and put your arms here on your thighs. Wähle am besten eine Position wie diese, mit den Füßen auf dem Boden und die Arme so, dass deine Hände auf deinen Oberschenkel liegen. Breathe deep. Atme tief ein. Close your eyes. Schließe deine Augen. And imagine the breath come in and out of your heart. Und stell dir vor, wie dein Atem in dein Herz hinein und herauskommt. And then follow my voice. Und dann folge meiner Stimme. With your mind, with your imagination, you create pictures and follow my voice. Mit deinem Verstand, deiner Vorstellungskraft kreierst du Bilder und folgst meiner Stimme. And remember, und denk daran, just completely relax. Sei völlig entspannt and follow my voice. Und folge meiner Stimme. You are at home. Du bist zu Hause. Just sitting in your chair. Und du sitzt in deinem Sessel. On your couch. Oder auf deiner Couch. By yourself. Nur du alleine. You're watching a movie. Und du schaust einen Film an. Suddenly there is a knock at the door. Und plötzlich klopft es an der Tür. You get up from the movie. Und du stehst vom Film auf. And you're going to the door. Und du gehst zur Tür. As you open the door, als du die Tür öffnest, you see a man standing there. Siehst du einen Mann da stehen. And the man says, und der Mann sagt, I want to take you for a walk. Ich würde gerne einen Spaziergang mit dir machen. You say, who are you? Und du sagst, wer bist du? I don't know you. Ich kenne dich nicht. He says, I'm Jesus. Er sagt, ich bin Jesus. I've come here to show you the love of your Father in heaven. Ich bin hierher gekommen, um dir die Liebe des Vaters im Himmel zu zeigen. The Father in heaven has sent me. Der Vater im Himmel hat mich geschickt. To show you how good he really is. Um dir zu zeigen, wie gut er wirklich ist. Please, will you go for a walk with me? Bitte, würdest du mit mir spazieren gehen? You're not sure. Du bist dir nicht sicher. But in your heart you feel something that you've never felt. Aber in deinem Herzen fühlst du etwas, was du noch nie zuvor gefühlt hast. You feel a love that is very strange. Du fühlst eine Liebe, die sehr seltsam ist. You don't know what to do with this love. Und du weißt nicht, was du mit dieser Liebe tun sollst. But you follow. Aber du gehst mit. So you leave the house. Also verlässt du das Haus. And you walk down this path. Und du gehst den Weg entlang. You go and you come to a field. Und du läufst und kommst an ein Feld. And there is a beautiful grass that's up to your knees. Und dort gibt es wunderschönes Gras, das dir bis zu den Knien geht. A lot of different flowers. Viele verschiedene Blumen. And Jesus said. Und Jesus sagt. Here is where I want to walk with you. Hier möchte ich mit dir entlanglaufen. He puts his arm around you. Er legt seinen Arm um dich. And suddenly you have a feeling that you don't remember having had before. Und plötzlich hast du ein Gefühl, von dem du dich nicht erinnerst, es jemals zuvor gehabt zu haben. You say, Jesus, what is this feeling? Und du sagst, Jesus, was ist das für ein Gefühl? I feel peace. Ich fühle Frieden. I feel joy. Ich fühle Freude. I feel acceptance. Ich fühle Annahme. And Jesus stops. Und Jesus bleibt stehen. He looks into your eyes. Er schaut dir in die Augen. He says, this is the goodness of my Father. Und er sagt, das ist die Güte meines Vaters. My Father told me to put my arm around you. Mein Vater hat mir gesagt, dass ich meinen Arm um dich legen soll. So that you can feel his true love for you. Damit du seine wahre Liebe für dich fühlen kannst. As you look into the eyes of Jesus, als du in die Augen von Jesus schaust, this love that you felt on your shoulders, kannst du die Liebe, die du auf deinen Schultern gespürt hast, you now see in his eyes. Jetzt in seinen Augen sehen. You say, Jesus, I've never seen eyes like that. Du sagst, Jesus, ich habe noch nie solche Augen gesehen. I've seen eyes of judgment and condemnation. Ich habe Augen der Verurteilung und Verachtung gesehen. I've seen eyes that told me how wrong I was. Ich habe Augen gesehen, die mir gesagt haben, wie falsch ich sei. I've seen eyes that have wounded me. Ich habe Augen gesehen, die mich verletzt haben. But here I don't feel anything and see anything but perfect love. Aber hier sehe und fühle ich nichts anderes außer perfekter Liebe. Und Jesus sagt, this is your father's love. Das ist die Liebe deines Vaters. Let's go. Lass uns weitergehen. He puts your arm, his arm around your shoulders again. Er legt wieder den Arm um deine Schultern. And now you begin to relax. Und jetzt fängst du an, dich zu entspannen. You trust his love. Du vertraust seiner Liebe. You say, Jesus, can I put my arms around you too? Du sagst, Jesus, kann ich meinen Arm auch um dich legen? And Jesus says, I love that. Und Jesus sagt, ich liebe das. Now you stop Jesus. Jetzt hältst du Jesus an. And you said, I want to embrace you. Und sagst, ich möchte dich umarmen. I want to put my arms around you. Ich möchte meine Arme um dich legen. And Jesus says, I love when you do this. Und Jesus sagt, ich liebe es, wenn du das tust. So you embrace Jesus. Also umarmst du Jesus. You hold him very, very tight. Du hältst ihn ganz, ganz fest. But as you hold him so tight, als du ihn so festhältst, you feel this love flowing out from his body into your body. Spürst du, wie diese Liebe aus seinem Körper heraus in deinen Körper hineinfließt? You say, Jesus, what is this? Und du sagst, Jesus, was ist das? It's my father's love for you. Er sagt, das ist die Liebe, die mein Vater zu dir hat. Jesus says, I love when my children embrace me. Jesus sagt, ich liebe es, wenn meine Kinder mich umarmen. To receive my love. Um meine Liebe zu empfangen. Because like this they feel the father's love. Denn dadurch spüren sie die Liebe meines Vaters. You hold Jesus and you have no words. Du hältst Jesus fest und du hast keine Worte. You just drink in this love. Du trinkst einfach nur diese Liebe. I'm going to be quiet here for a few seconds. Ich werde jetzt einige Sekunden still sein. Just embrace Jesus and drink in the love of the Father. Umarme einfach Jesus und trink von der Liebe des Vaters. You have never felt such acceptance. Du hast niemals zuvor so eine Annahme gespürt. You say, Jesus. Du sagst, Jesus. But what about all the many things I did wrong? Was ist denn aber mit all den vielen Sachen, die ich falsch gemacht habe? Jesus puts his finger on your mouth. Jesus legt seinen Finger auf deinen Mund. And he says, und er sagt, I didn't come here to talk about the failures of your past. Ich bin nicht hierher gekommen, um über die Fehler in deiner Vergangenheit zu reden. I came here to show you the love of the Father. Ich bin hierher gekommen, um dir die Liebe des Vaters zu zeigen. The Father doesn't remember the things of yesterday. Der Vater denkt nicht mehr an die Dinge von gestern. The Father told me that I should not talk to you about your past failures. Der Vater hat mir gesagt, dass ich nicht mit dir über deine vergangenen Fehler reden soll. But I should talk to you about your future. Sondern ich soll mit dir über deine Zukunft reden. Now your heart becomes happy and light. Dein Herz wird jetzt fröhlich und leicht. You say, Jesus, I have a future. Du sagst, Jesus, ich habe eine Zukunft. He says, yes. Er sagt, ja. The Father told me to talk to you about your future. Der Vater hat mir gesagt, dass ich mit dir über deine Zukunft sprechen soll. So you say, what is my future? Also fragst du, was ist meine Zukunft? And Jesus says, und Jesus sagt, can I put my arms around you again? Darf ich meine Arme wieder um dich legen? Can we walk together? Können wir zusammen weitergehen? You walk through the high grass with the beautiful flowers. Ihr geht durch das hohe Gras mit den wunderschönen Blumen. His arm around you, your arm around him. Sein Arm um dich und dein Arm um ihn. And he says, und er sagt, here is the future that the Father wanted me to share with you. Das hier ist die Zukunft, die ich von dir, von meinem Vater aus mitteilen soll. And you say, und du fragst, did the Father show you the plans he has for me? Hat der Vater dir die Pläne gezeigt, die er für mich hat? Jesus smiles. Jesus lächelt. He says, yes, he did. Er sagt, ja, das hat er. Here are the plans. Das hier sind seine Absichten. I know the plans that I have for you. Ich kenne die Absichten, die ich für dich habe. Thoughts of peace. Gedanken des Friedens. Hope and a future. Hoffnung und eine Zukunft. Your heart explodes with joy. Dein Herz explodiert vor Freude. You say, Jesus, I don't need to know anything else. Du sagst, Jesus, ich muss nichts weiter wissen. Hope, peace, future. Hoffnung, Frieden, Zukunft. You have wonderful thoughts about me. Du hast wundervolle Gedanken über mich. That's all I desire. Das ist alles, was ich mir wünsche. You truly do love me. Du liebst mich wirklich. And he says, yes, I love you. Und er sagt, ja, ich liebe dich. Just as the Father loves me, so I love you. Genauso wie der Vater mich liebt, so liebe ich dich. And just as I love you, the Father loves you too. Und genauso wie ich dich liebe, so liebt dich auch der Vater. He's accepted you. Er hat dich angenommen. And he loves you. Und er liebt dich. And his love will never change. Und seine Liebe wird sich niemals verändern. Now you just throw yourself into the deep grass. Und jetzt wirst du dich einfach ins hohe Gras. You roll around like a little child in the grass. Und du rollst dich im Gras wie ein kleines Kind. You laugh full of joy. Und du fängst an, voller Freude zu lachen. And you begin to shout. Und du fängst an zu rufen. Hope, peace and future. Hoffnung, Friede und Zukunft. I have a hope, a peace and a future. Ich habe eine Hoffnung, Frieden und eine Zukunft. Futuro e paz. And you roll in the grass. Du rollst dich im Gras. Full of joy, like a little child. Voller Freude, wie ein kleines Kind. And Jesus said. Und Jesus sagt. Why do you roll in the grass alone? Warum rollst du dich alleine im Gras? Can I roll with you? Kann ich mich mit dir im Gras rollen? And you says, you like to roll in the grass with me? Und du sagst, du möchtest dich mit mir zusammen im Gras rollen? Of course I do. Natürlich möchte ich das. I love to roll in the grass with you. Ich liebe es, mich mit dir zusammen im Gras zu rollen. Jesus and you roll in the grass together. Also rollen Jesus und du euch zusammen im Gras. And Jesus keeps shouting. Und Jesus ruft weiter. Hope. Hoffnung. You shout back, I have hope. Und du rufst zurück, ich habe Hoffnung. Jesus shouts peace. Jesus ruft Frieden. You shout back, I have peace. Und du rufst zurück, ich habe Frieden. Jesus shouts a future. Und Jesus ruft eine Zukunft. You shout, Jesus gave me a future. Und du rufst, Jesus hat mir eine Zukunft gegeben. And you keep rolling in the grass. Und ihr rollt euch weiter im Gras. Enjoying the goodness of God. Und genießt die Güte Gottes. And you say, und du sagst, Jesus, never again will I be scared of God. Niemals wieder werde ich Angst vor Gott haben. Because now I know the Father loves me. Denn jetzt weiß ich, dass der Vater mich liebt. He sent you to give me this message. Er hat dich geschickt, um mir diese Botschaft zu bringen. And I trust him. Und ich vertraue ihm. I receive his deep love for me. Und ich empfange seine tiefe Liebe für mich. And you lay in the grass. Und du liegst im Gras. Staring to the sky. Starrst in den Himmel. Saying over and over again. Und sagst immer und immer wieder. I know the Father loves me. Ich weiß, dass der Vater mich liebt. I know the Father loves me. Ich weiß, dass der Vater mich liebt. I am secure. Ich bin sicher. I'm safe. Ich bin beschützt. I am loved. Ich bin geliebt. The Father loves me. Der Vater liebt mich. Just remain in the state wherever you are. Bleib einfach in deinem Zustand, da wo du gerade bist. Just enjoy the goodness of God. Genieße einfach die Güte Gottes. Enjoy the love of the Father. Genieße die Liebe des Vaters. And whenever you just want to come out of the state, und wann auch immer du dann diesen Zustand verlassen möchtest, you choose to do so. Dann entscheidest du das zu tun. And you stay as long as you want. Aber du bleibst da, solange du willst. Drinking in the love of the Father. Und trinkst von der Liebe des Vaters.